Kundgabe 1120. Empfangen durch Bertha Dudde am 28.09.1939. Forscherarbeit. Gestirne. Venus. Die unermüdlichste Forscherarbeit kommt diesem Ziel nicht näher, solange nicht gleichzeitig Beistand begehrt wird von geistiger Seite. Denn der Forscher gehet ohne Kenntnisse an eine Arbeit, die nur geistig zu bewerkstelligen ist. Vom menschlichen Gesichtskreis aus müssten alle Schöpfungswerke, auch die außerhalb der Erde, die gleiche stoffliche Legalität besitzen. Und sie müssten weiter den gleichen Naturgesetzen unterworfen sein, da anders von den Menschen ein Bestehen und Erstehen nicht denkbar ist. Nun liegen aber allen Schöpfungen andere Naturgesetze erstmalig zugrunde. Dann ist auch die Zusammensetzung in stofflicher Beziehung so grundverschieden bei jeglichem einzelnen Schöpfungswerk. Und außerdem auch die Grundbedingung zur Existenzmöglichkeit der die Schöpfungen bewohnenden Wesen so voneinander abweichend, dass die menschliche Wissenschaft hier vor einem völlig unlösbaren Rätsel stehen würde. So sie an die Erforschung dieser Schöpfungswerke eben rein wissenschaftlich herangehen würde. Und alle bisherigen Ergebnisse sind völlig wertlos, da sie der Wahrheit nicht im geringsten nahe treten. Der Sinn des Menschen, das Fassungs- und Beurteilungsvermögen, reicht nicht über die Erdensphäre hinaus. Und es sind nur wenige Möglichkeiten, andere Schöpfungen so zu erklären, dass sie dem Menschen begreiflich sind. Die Grundelemente, die der Mensch zum Verständnis ihres Wirkens kennen muss, sind völlig bedeutungslos in anderen Gestirnen. Und es kann das Wissen darum nicht benutzt werden zur Feststellung irgendwelcher Erscheinungen, die man klären möchte. Um in die Geheimnisse anderer Schöpfungswerke einzudringen, gehört zuvor ein völliges Lösen aus der irdischen Sphäre. Ein Freimachen von allem auf der Erde Sichtbaren. Es muss der Mensch sich geistig verbinden mit den Geisteskräften jener Welten und als Neuling alle diesbezüglichen Erklärungen entgegennehmen. Und nun versuche, ob dir dies gelingen wird. Ein Stern von unbeschreiblichem Reiz ist das Gestirn, dem ihr den Namen Venus gegeben habt. Ihr dürfet euch nimmermehr ein Gebilde vorstellen, das der Erde gleich ist. Es sind in regelmäßigen Abständen lichte Gegenden, die abwechslungsreich und überaus reizvoll den Beschauer anmuten. Es sind diese Gegenden belebt von Wesen sonderbarster Art nach menschlichen Begriffen. Der Aufenthalt in diesen Gegenden ist für diese Wesen nur vorübergehend, da auch dieses Gestirn den Wesenheiten zur Weiterentwicklung dient. Die gesamte Oberfläche des Gestirns ist lieblich anzusehen und bietet ihren Bewohnern einen seligen Aufenthalt für kurze Zeit, da sie diesen immerwährend wechseln. Diese Welt ist so abweichend von dem irdisch Verständlichen, dass nur ein geistiges Erleben, ein Schauen, dem Menschen die Eindrücke vermitteln kann und dass es auch dann noch unsagbar schwer ist für den Menschen, diese Eindrücke wiederzugeben, dass der Mitmensch sich ein Bild machen kann. Und doch besteht auch zwischen jenem Gestirn und der Erde eine geistige Verbindung, die es möglich macht, belehrt zu werden. Nur gehört darum ein gewisser geistiger Reifezustand, der das mangelnde menschliche Wissen ersetzt und also erste Bedingung ist, um einzudringen in Gebiete, die anders dem Menschen verschlossen bleiben. Amen.